finden Sie Ihre innere Stimme. Zwei Wege trennten sich im Wald und ich nahm dann den, der kaum begangen war. Das hat den ganzen Unterschied gemacht, schrieb Robert Frost. Wir alle, Alte wie Junge, Reiche wie Arme, Männer wie Frauen, wählen einen der beiden Lebenswege. Den breiten, ausgetretenen Weg zur Mittelmäßigkeit oder den Weg zu wahrer Größe und Sinnhaftigkeit. Für beide Routen gibt es ein Spektrum von Möglichkeiten, das ebenso groß ist wie die Vielfalt der Gaben und Persönlichkeiten unter den Menschen. Aber der Unterschied zwischen diesen Routen ist wie Tag und Nacht. Der Weg zur Mittelmäßigkeit erstickt das menschliche Potenzial. Der Weg zur wahren Größe dagegen erschließt und verwirklicht es. Der Weg zur Mittelmäßigkeit ist die Lebenseinstellung, die nach einer schnellen Patentlösung sucht, nach einer Abkürzung. Der Weg zur wahren Größe aber ist ein Prozess des sequentiellen Wachstums von innen nach außen. Die Menschen auf dem Weg zur Mittelmäßigkeit halten sich in ihrem Leben an die kulturelle Software des Egos, des Schwelgens, des Mangels, des Vergleichs, des Konkurrenzkampfes und der Opferrolle. Jene auf dem Weg zur wahren Größe hingegen erheben sich über die negativen kulturellen Einflüsse und entscheiden sich dafür, selbst die kreative Kraft in ihrem Leben zu werden. Den Weg zur wahren Größe kann man durch zwei Worte beschreiben: innere Stimme. Die Menschen auf diesem Weg finden ihre innere Stimme und inspirieren andere dazu, ihre innere Stimme zu finden. Über den Weg zur Mittelmäßigkeit aber gelingt das nie.